Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Hallo und herzlich willkommen zum einzigen Podcast, der euch wirklich, wirklich, wirklich, wirklich liebt, mit dem liebevollen Zeilenende und natürlich mit mir. Grüß Gott. Hallo, lieber Aushilfs-CD, dass du immer so schamlos lügen musst. Aber in Ordnung. Dann, wenn du hier alle Menschen liebst, dann ist es zumindest haltbar. Nee, du bist ja der alle Menschen liebt. Ich bin ja der die Menschen irgendwie immer so doof findet. Naja, du hattest doch ganz viel Liebe für die Dame an der Kasse. Hat sich das schon wieder erledigt? Bist du jetzt wieder damit beschäftigt, Menschen zu hassen? Hast du wieder irgendwas bestellt, was nicht geliefert wird oder was? Oh, da kann ich eine schöne Geschichte erzählen. Wir haben ein Sportgerät bestellt. Ihr habt ein Sportgerät bestellt. Und Sportgeräte haben ja irgendwie diese Angewohnheit, schwer zu sein. Habt ihr ein Rudergerät bestellt und muss ich dich jetzt Frank Underwood nennen oder was? Nein. Nein, warum soll ich ein Rudergerät? Weil es ein Sportgerät ist. Ja, und am Ende bin ich irgendwie eine House of Cards Figur oder was? Ja, genau. Frank Underwood. Nee, ich sag ja, nee. Finde ich gut, wenn du Präsident der Vereinigten Staaten werden würdest. Das geht gar nicht, ich bin da nicht geboren. Ja, aber das kann man ja ändern. Also nicht dein Geburtsort, aber die Verfassung. Verfassungen ändern. Nicht in der Verfassung. Ich sag mal so, es ist schon passiert, dass irgendwie Verfassungen dahingehend geändert werden, dass man nicht mehr alle Flüchtlinge aufnimmt und man hat Verfassungen dahin geändert, dass man nicht mehr beliebig viele Schulden aufnehmen kann. Also können auch die US-Amerikaner da irgendwie einen Verfassungszusatz vielleicht machen. Don't get me started. Erwähne bitte nie irgendwas mit Schulden aufnehmen. Kennst du diesen unbekannten britischen Ökonomen Johannes Meinhard Keynes? Ja, den kenne ich. Der hat irgendwie das Keynes-Mal. Mhm. Und wann immer man so drüber nachdenkt, dass John Maynard Keynes ja eigentlich eine sehr, sehr schöne Theorie entworfen hat. Mhm. Den Keynesianismus, der ja auch in den 60er Jahren, 1967 glaube ich, in Gesetze eingeflossen ist in Deutschland. Das kann unter Umständen sein, so bewandert bin ich da nicht. Und wenn man bedenkt, wer 67 regiert hat, merkt man, das waren damals noch CDU-Minister und okay. FDP-Minister, die unter einem CDU-Kanzler. Hast du mal Keynes gelesen und verstanden oder Keynes einfach nur verstanden? Ich bin mit der Theorie grob vertraut und ich weiß, dass es historisch vor allen Dingen dann gilt, wenn Staaten sehr viel in Rüstung investiert haben. Das ist so die große Schwäche, die Keynes hat. Ja, gut, das könnte man als Schwäche sehen. Aber tatsächlich ist es so, dass Keynes ja an der Stelle sagt, wann immer es dem Staat, der Wirtschaft gerade nicht so bombig geht, also in eine Rezession geht, investiert der Staat, um die Wirtschaft aus der Rezession rauszuprügeln. Ja. Das macht er meistens mit Geld, das er eingeheimst hat, während es der Wirtschaft richtig gut geht, denn du nimmst dann einfach quasi, du erhöhst quasi, wenn es der Wirtschaft richtig gut geht, erhöhst du die Steuern. Mhm. Erstens, um das Ultrawachstum ein bisschen auszubremsen, sodass Märkte nicht explodieren. Mhm. Und zum anderen eben einfach, um für schlechte Zeiten vorzusorgen. Mhm. So wie quasi Sozialversicherungen ja eigentlich auch dafür da sind, dass du in Sozialversicherungskassen einzahlst, wenn es bei dir gut läuft und dann aus den Sozialkassen was nimmst, wenn es bei dir schlecht läuft. Du möchtest etwas sagen, dass Altsein heißt, es läuft schlecht bei dir. Naja, mit der Arbeitsfähigkeit ja. Dass da 100 Milliarden aus dem Staatshaushalt noch super draufgelegt werden, brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Aber richtig. Im Grunde hast du nur ein Problem. Wenn es dem Staat, wenn es der Wirtschaft gerade schlecht geht, ist auch die Steuereinnahmensituation relativ durchschnittlich. Ja. Um nicht zu sagen, es wird eigentlich immer schlechter. Das versteht jeder, der in Mathe in der dritten Klasse noch aufgepasst hat, ja. Genau. Um dann allerdings vom Staat, von Staatsseiten zu investieren, müsstest du Schulden aufnehmen. Ja. Was du aber qua Definition Verfassung, Schuldenbremse, nicht mehr kannst. Das heißt auf Deutsch, wer immer auch Keynes verstanden hat und dann eine Schuldenbremse erfindet, in eine Verfassung setzt, der hat sie nicht mehr alle. Ja. Und ja. Ich frage, weißt du, wer Kanzlerin oder Kanzler war, als diese Staatsschuldenbremse eingeführt wurde? Das ist doch auf den Mist von einer CDU-Kanzlerin gewachsen, oder? Genau. Und wer war an ihrer Seite? Und ich brauche jetzt nicht, ich brauche jetzt gar nicht lang nicht raten lassen, denn wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Ja, 2009 ist dieses Ding noch kurz vorm. Oh, dann war ein gewisser Peter Steinbruch, glaube ich, Finanzminister noch. Kann das sein? Das dürfte so sein, ja. Ja, dann wundert mich gar nichts. Also, man muss nur dazu sagen, Keynes verstanden mag sein, aber Keynes umsetzen wollen sie irgendwie nicht. Ja, das ist richtig. Und ein gewisser Marco Buschmann hat sich ja unlängst hingestellt und gesagt, dass man gefälligst nicht über Verfassungsrecht diskutieren sollte. Und deshalb sind quasi Diskussionen über die Zulässigkeit oder Nichtzulässigkeit der Schuldenbremse genauso moralisch verwerflich wie Diskussionen darüber, ob die Würde des Menschen antastbar ist oder nicht. Ich frage dich also an dieser Stelle, lieber Aushilfsjedi, ist die Würde der Schuldenbremse eigentlich antastbar oder nicht? Ist die Würde von John Maynard Keynes antastbar? Weiß ich nicht, der lebt nicht mehr, oder? John Maynard Keynes war ein Mensch, die Würde des Menschen ist unantastbar. Der feine Herr, oh, ein Syllogismus. Wir nennen ihn Richard David Aushilfsprecht. Quod erat Demokratie. Ja, genau. Was demokratisch zu belegen war. Sehr schön. Aber ich wollte dich eigentlich gar nicht started bekommen in die Richtung. Wohin wolltest du eigentlich abbiegen, bevor wir jetzt schon wieder bei der Schuldenbremse gelandet sind? Doch. Ich möchte da noch kurz was dazu sagen. Jetzt auf einmal doch. Jetzt ist es ihm doch recht, dass ich ihm goldene Brücken gebaut habe. Nein. Ich bin ja schon quasi gestartet gewesen. Ich möchte nur jedem Menschen raten, googelt euch irgendwo mal John Maynard Keynes. Da gibt's auch Erklärvideos dafür. Keine Ahnung, 6 Minuten oder sowas. Gönnt euch das einfach. Und hört euch das einfach nur an und versteht das. Und wenn ihr dann mit John Maynard Keynes als Wissen im Hintergrund einfach nochmal irgendwann was über diese Schuldendiskussion hört, von FDP-Leuten, von der CDU oder sonst irgendwelchen Pupsbacken, und ihr habt John Maynard Keynes so im Hinterkopf, dann werdet ihr immer merken, da sitzt dann irgendwie so ein Affe mit so einer Trommel, so bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Ja? Mhm. Das, der geht dann nicht weg. Das ist so, wann immer ich Fritze Merz darüber reden höre, wie das denn doch mit dieser Verfassung, und man muss da doch immer auf die Verfassungs... Ja, und man kann nur das Geld ausgeben, was man vorher erwirtschaftet hat, dies, das. Genau, weil die schwäbische Hausfrau, ja. Die schwäbische Hausfrau steht im Dirndl auf der Bierbank und singt atemlos durch die Nacht. Es ist sehr beunruhigend und es ist sehr wahr. In schmutzigen Sneakern. Ja. Übrigens eine Diskussion, die ich erst aus der Entfernung jetzt mitbekommen habe. Es ist jetzt tatsächlich so, dass in Stuttgart auf dem Wasen dieses Jahr relativ viele Menschen mit Dirndl unterwegs waren. Wie jedes Jahr. Genau, wie jedes Jahr. Und weil man darüber jetzt langsam keine Gazetten mehr füllen kann, weil jetzt sind's dann doch, ist es halt doch das Normalste der Welt, dass sie da rumdrehen. Ja, weil auch die Journalisten mittlerweile Dirndl tragen. Jetzt musste man tatsächlich dieses Jahr darüber diskutieren. Also eigentlich müsste man ja sagen, seid ihr bescheuert, Kinder? Ihr verkleidet euch als Bayern? Aber gut, jetzt verkleidet sich die Jugend und die Heranwachsenden als Bayern. Jetzt wird darüber diskutiert, ob es dann noch standesgemäß wäre, dazu schmutzige Sneakers zu tragen. Ja, du hast die Diskussion falsch verstanden. Es ging eigentlich darum, ob es standesgemäß ist, zu schmutzigen Sneakern Dirndl zu tragen oder ob man nicht in anständigen Klamotten ins Festzelt geht. Nein, ich hab extra nochmal nachgelesen. Ich hab's extra versucht zu verstehen, die Logik so, was, dreckige Sneaks, ach, könnte man nicht saubere Sneaks und gescheite Klamotten tragen? Nein, das Problem ist tatsächlich, dass man Sneaks zuträgt und nicht irgendwelche komische, keine Ahnung, Tanzschuhe, was, ich weiß ja noch nicht mal, was dazu angemessen wäre. Ballerinas, bayerische Kampfstiefel, Springerstiefel, Doc Martens, was weiß ich, also, Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was man zum Dirndl trägt, ich bin ja keine Bayerin, aber, ja. Die Diskussion gab's. Gummistiefel, damit man in Bayern im Kuhstall und im Schweinestall auch irgendwie noch durchkommt. Das könnte sein. Ja. Klingt plausibel. Aber zurück zum GLS-Dilemma, denn GLS hat unser Sportgerät als Auftrag bekommen. Ja, das wäre für mich der Moment, wo ich auf Cancel, Widerrufsrecht drücken würde. Ja, aber sie sind halt die einzigen, die große Pakete so richtig durch die Gegend wuchten. Das macht DHL und Co. nicht so gerne. Ja, es hat vor allen Dingen was mit den Maßen zu tun. Genau. Und einigermaßen maßlos ist auch die Tatsache, dass sie dafür zwei Pakete brauchen, um dieses Gerät zu versenden. Okay, kommt die Bedienungsanleitung in einem zweiten Paket? Nee, aber tatsächlich, das erste Paket ist ja auch schon da. Oh mein Gott. Ja, und davon möchte ich erzählen. Okay. Wie gesagt, dass das zweite Paket noch überhaupt nicht da ist, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist GLS, was erwartet man? Aber tatsächlich stand da ein junger Mann in der Blüte seiner Jugend. Pickel. In der Blüte seiner heranwachsenden Zeit und guckte mich freundlich durch die Sprechanlage, durch das Video an und sagte, hallo. Kannst du runterkommen, tragen helfen? Jetzt ist es so, GLS ist ja der Laden, der tatsächlich diese Pakete deswegen transportiert, weil sie für diese Maße ausgelegt sind. Ja? Also die anderen machen das nicht, weil zu groß, zu schwer, zu bäh. Ja, weil die sonst Ärger mit irgendwelchen Gewerkschaften oder so kriegen. Genau. Es gibt ja beispielsweise bei diesem lustigen schwedischen Brettchensäger, gibt es ja auch zum Beispiel Lieferservice und da steht dann auch irgendwie Ronny aus Schkeuditz oder so vor dir und guckt dich an und sagt, hä? Ich hab jetzt aber keine Lust mehr, alles hier reinzutragen. Ich stell dir den Rest vor die Tür. Ja. Also er sagt natürlich im Breisischen Sächsisch, aber ich habe jetzt gedacht, ich müsste den Ronny jetzt hier nicht unbedingt so verarschen. Also. Der Ronny ist eigentlich ein feiner Kerl, also zumindest wenn man mit ihm einen saufen geht. Ronny aus Schkeuditz. Nö, auf jeden Fall, guckt euch dieser nette Mann, dieser nette junge Mann durch die Sprechanlage an, Video. Wir haben kannst du den Dialekt bitte wieder rausdrehen? Ronny, bitte raus aus diesem Podcast. Danke. Gut, also auf jeden Fall guckt mich dieser nette Mensch da draußen an und sagt, hier, kannst du runterkommen, tragen helfen. Was, wo du denkst, nein. Selbst wenn ich es durfte und könnte gerade, was ich aktuell von meiner Verfassung her nicht hinkriege, also... Ja, da gibt's eine Tragebremse in deiner Verfassung. Genau, in meiner Verfassung ist eine Tragebremse. Aber tatsächlich, also so richtig schwer heben sollte ich jetzt aktuell zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ja. Aber Fakt ist auf jeden Fall, er kommt dann mir so mit, dann ich dachte so, okay, ich ignoriere einfach, was er mir durch die Sprechanlage sagt. Ich mache ihm einfach nur dieses Türle auf und dann unten die Haustür. Und dann kam er so die Treppen hoch, grinste mich so an und sagte, hallo, ich habe gefragt, ob du runterkommen kannst und tragen helfen. Und ich gucke ihn nur an, ja, habe ich vernommen. Aber nein, ich kann und darf nicht, also nein. Aber allein die Dreistigkeit zu sagen, ey, kannst du runterkommen und tragen helfen. Und das zu wiederholen, ich finde es großartig, wie hartnäckig der junge Mann ist. Das ist geil, oder? Ja. Also ohne Scheiß. Vor allem so im Sinne von, ja, wahrscheinlich hast du es durch die Sprechanlage nicht verstanden. Ich erklär's dir nochmal, ja, lieber Kunde. Ich, genau, habe dich zum Mitarbeiten angeregt. Ich weiß, dass mein Deutsch nicht das Beste ist, deshalb bin ich nochmal hochgekommen und versuche das jetzt mit Freundlichkeit und Bestimmtheit nochmal zu wiederholen. Weißt du, ich bin es ja gewohnt, dass ich in der Zwischenzeit im Supermarkt und im Möbelhaus und sonst irgendwo arbeite. Ja. Also ich arbeite da an der Kasse im Zweifel und scanne selber. Ich packe mir mein Zeugs alles selber ein. Ja. Und so weiter. Also ich bin in der Zwischenzeit ja schon Fachkraft im Supermarkt und im Möbelladen. Das ist ja alles nicht das Thema. Das Schöne ist, dass du dich offenbar noch an eine Zeit erinnern kannst, wo man im Supermarkt die Sachen eingepackt bekommen hat. Oh, das ist gar nicht so lange her. Die 80er hatten, in den 80ern gab es das zeitweise. Ja, du darfst nicht vergessen, damit bist du offiziell alt. Ja, ja, aber es gab teilweise tatsächlich, also in den 80ern gab es das zeitweise. Ja. Dass wenn du, also natürlich, wenn du da irgendwie mit 50, 60 Sachen irgendwie durch den Laden marschiert bist, also nicht geschwindigkeitstechnisch, sondern anteilig, war das natürlich auch wieder so eine andere Sache, aber wenn du so überlegst, keine Ahnung, Koop oder sowas? Beim Koop gab es schon so die Dame, die da stand und dann das alles in so eine Tüte reingepackt hat und dir die Tüte gegeben hat. Koop gab es bei uns nicht, dementsprechend gab es auch die Dame vom Koop nicht. Das siehst du. Ja gut, im Ruhrpott gab es... Wir hatten ja nichts. Stimmt, im Ruhrpott geht man als Bütchen und säuft sich einen an und währenddessen kann der Mensch dann hinterm Tresen einen einpacken. Ja, die Hannelore hat dann meistens auch noch ein paar Frikadellchen gemacht. Eben. Und die Stange kippen, die nimmt man ja eher als Stange mit. Da braucht man ja keine Tüte für. Ja, genau. Du hast es erfasst. Eben. So. Und eine Schnapsflasche, die kommt in die Jackentasche. Ja, ja, ich meine, so eine Flasche Wodka ist wie Kartoffelbrei. Genau, das Wegbier trinkt man ja auf dem Weg. Also braucht man es auch nicht einpacken. Richtig. Ja. Klassische Ruhrpott-Sozialisierung. Ja. Ich kann es einfach nicht verleugnen. Ja, ich frage mich übrigens heutzutage, was machen eigentlich die beiden Läden in Essen, die sich anno 2008 einen Dönerkrieg geliefert haben und zwar der eine 1 Euro gekostet hat und der zweite 99 Cent. Gibt's die noch? Müsste man mal recherchieren. Was kostet's dort aktuell? Also, ich habe mir ja unlängst eine Dönerbox gegönnt, dementsprechend wahrscheinlich irgendwie wahrscheinlich 8,99 und 9 Euro. Okay. Der Döner ist nicht mehr günstig. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Es ist sehr deprimierend. So, jetzt aber zurück. Der Dönerfleischlieferant aus der Umgebung vom Kessel hat ja auch gesagt, also bei den Preisen, Preisen und Co. müsste es ja in der Zwischenzeit der Döner eigentlich 10 Euro kosten, wenn er lukrativ und gewinnbringend sein soll. Okay. Das beunruhigt mich jetzt noch mehr. Ja, siehst du mal. Also der Dönerpreis, der ist noch nicht. Das wird noch wie die Tulpen, ey. Ach du Scheiße, das heißt, wir nähern uns einer Krise. Aber zurück jetzt zum freundlichen GLS-Lieferanten. Das heißt, der arme Junge ist die Treppe erst hochgestapft zu dir und musste dann unverrichteter Dinge wieder nach unten stapfen, um dann mit dem Paket nochmal nach oben zu stapfen. Nein, er stapfte quasi mit dem Paket hoch und grinste mich, während er das Paket hochwuchtete, an und sagte, eigentlich habe ich dich ja gefragt, ob du mir hilfst. Ah, okay, also immerhin hat er das Paket gleich mitgebracht. Ne? Das ist ja, er konnte wenigstens eins und eins zusammenzählen. Man weiß ja nie, also wenn ich der GLS-Bote gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich erstmal hochgekommen und hätte gefragt, ob du runterkommst, tragen helfen. Ja, aber da hätte ich ja schon beim zweiten Mal wahrscheinlich die Türen immer aufgemacht und gesagt, Leute, Widerrufsrecht, tschüss. Ja, wahrscheinlich, aber man kann ja davon ausgehen normalerweise, dass du das, wenn du es schon so lang zu, wenn du es schon zulässt, dass dein Paket an GLS übergeben wird, dass du es dir dann auch nicht mehr überlegst, wenn ich quasi schon vor deiner Tür stehe und sie offen ist und dich mustern kann und feststelle, dass du eine Hose anhast und nur Schuhe anziehen musst und so lange habe ich dann noch Zeit. Ja, aber lass mich mal nicht der Einzige sein. Du hast doch sicherlich auch total glückliche Service-Geschichten. Ich habe auch total glückliche Service-Geschichten. Also tatsächlich ist es ja normalerweise so, dass ich ja in Läden gar nicht bestelle, wo mit GLS geliefert wird. Das ist aus leidvoller Erfahrung und eigentlich leite ich auch alles, was nicht per DHL-Warenpost kommt, das wird sowieso grundsätzlich mal an Packstationen weitergeleitet oder in die örtliche Filiale. Nun begab es sich, dass ich beim Online-Auktionshaus meines Vertrauens was bestellt habe. Und da hat man nicht immer so unbedingt, da geht man nicht so wahrheitsgemäß mit dem Paketversand um. Was denn da so kommt, und dann sah ich, dass mein Paket auch mit Sportgerät oder Sportgerätersatzteilen auch per GLS verschickt wurde. Mhm. Ja, dann dachte ich mir, ach du Scheiße. Dann habe ich erstmal eine halbe Stunde auf der GLS-Seite recherchiert, um rauszufinden, wo denn bitte der nächste GLS-Paketstore ist, weil ich hatte keine Lust, 25 Zustellversuche bei mir daheim über mich ergehen lassen zu müssen, wo ich sowieso nicht daheim bin, und dass meine Waren dann irgendwie unverrichtete Dinge wieder zurückgeschickt wurden. Waren dann nur so total vertrauenserweckende Geschäfte natürlich dabei. Wo ich mir gedacht habe, russische Supermarkt im Nachbarort. Ich dachte mir, ja, nee, schlimmer. Also tatsächlich nur Geschäfte, die ich nicht kenne. Der usbekische Supermarkt im übernächsten Nachbarort. Ja, so in etwa das Kaliber. Es war Tines Dessous-Laden dabei. Tines Dessous-Laden kannte ich. Da wollte ich aber nicht rein, weil der Laden sieht auch nicht sehr vertrauenserweckend aus. Habe ich mir gedacht, okay, der eine Laden liegt im Einkaufszentrum. Der sagt mir zwar gar nichts, aber okay. Er war dann auch neu. Er bestand darin, es war ein Laden, wo gebrauchte Handys und irgendwelche nachgemachten JDL-Boxen verkauft wurden. Und dann stand ich da und wollte dann mein Paket abholen. Und dann war das Problem, dass die auch gleichzeitig so ein Money-Transfer waren. Einfach. Mhm. Und dann hatte ich so einen rumänischen Freund vor mir stehen. Ich dachte mir, ich habe einfach nur alles gehasst. Also es war klar, dass dieser Laden ist gemacht dafür, dass er ein GLS-Abholding ist, weil dieser rumänische Mensch, der ist wahrscheinlich für GLS, ist der Touren gefahren. Ich sehe es schon kommen. Der hatte nämlich jedenfalls Geld dabei und das wollte er einzahlen. Und der hochkompetente Mitarbeiter vor mir am Handy quasselte mit irgendjemand, der rumänische Freund quasselte auch mit irgendjemandem. Er übergab das Geld und hat irgendwie so einen Zettel gehabt, wo das hinging. Der Verkäufer macht es in die Maschine rein. Die Maschine zählte. Und da passierte irgendwas. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat die Maschine zwar das Geld ins System reingemacht, aber es nicht transferiert. Und die haben sich dann 20 Minuten lang darüber gestritten, was denn jetzt zu tun sei. Die waren total aufgeschmissen beide. Der eine wollte natürlich, der wollte sein Geld zurückhaben. Das ging aber nicht, weil es ja schon im System drin ist. Und ich stand dann und dachte mir, okay, ich kann jetzt, was soll ich denn tun? Ich habe jetzt schon total interessiert hier sämtliche Glitzerhöhlen in diesem Laden angeschaut. Ich will das alles nicht mehr. Ich dachte mir nur, dieser Laden passt perfekt dazu, dass es ein GLS-Abholstore ist. Ich hoffe, den gibt es in 4 Wochen nicht mehr. es war wirklich lustig. Also dieser, ich habe es mir bestätigen lassen, weil ich habe Sprachmemos gemacht. Ich wollte zumindest grob wissen, was dieser Typ vor mir sagt. Und ich habe jemanden in meinem Bekanntenkreis, der Rumänisch spricht. Er meinte, es ist Rumänisch. Das andere war irgendwas Arabisch-Türkisches. Der Verkäufer. Es war quasi Duolingo-Con. Ich dachte mir nur, ihr wollt mir so ungefähr stellen, ja genau, so ungefähr stelle ich mir das vor, das wollte ich eigentlich vermeiden, deshalb lasse ich GLS nicht vor meine Tür kommen. Jetzt komme ich in den Laden und hier herrschen genau solche Zustände. Und ich glaube langsam, es gibt ein Handbuch, das an GLS-Fahrer verteilt wird und auch an diese Menschen, die Pickup-Stores für GLS sind, wo einfach drin steht, dass immer, wenn ein Kunde reinkommt, solche Katastrophen passieren müssen. Dass, keine Ahnung, die Sprinkleranlage sonst losgeht oder mal in Tines Dessous-Laden mit BHs abgeschossen wird oder dass ausgerechnet in dem Moment, wo man in Tines Dessous-Laden drin steht, die Freundin vorbeikommt, dich sieht, weiterläuft und wenn du dann keine Dessous schenkst beim nächsten Mal, du echt ein Problem hast. Solche Sachen. Ich wette, sowas muss einfach passieren, wenn man mit der GLS zu tun hat. Ja, wobei es gibt ja auch andere Buden, die etwas dubios sind. DVD. Ja, die auch. Ich entsinne mich nur dunkel. Ich weiß ja nicht, habe ich die Geschichte damals im Podcast erzählt? Falls nicht. Wir haben etwas bestellt, was jetzt auch etwas größer war, größer dimensioniert war. Ich weiß gar nicht mehr, was. Es war was von der Liebsten. Ich weiß aber nicht mehr, was. Es war auf jeden Fall überdimensioniert und, glaube ich, hat auch dich bestellt. Etwas schwerer. Ja, ich, genau. Ich hatte mich mit DPD schicken lassen. Naja, auf alle Fälle, wir haben das Paket entgegengenommen. Mhm. Oder abgeholt? Ich glaube, wir haben es abgeholt, genau. Wir haben dann es aufgemacht, bemerkt, dass das so, wie es ist, einfach nicht passt und retour muss. Mhm. Also haben wir es schön zusammengepackt, Karton zu, Karton zum Abholort, auch als Drop-Ort genommen. Ja. Jetzt sagt die Dame mir dort, ja, das geht nicht. Wieso? Ja, weil es überdimensioniert ist. Weil es ist für ein Abgabegut zu groß dimensioniert. Okay. Darum sagte ich, hä? Warum? Naja, ganz einfach. Gucken Sie sich das an. Das ist das Bandmaß, das irgendwie drumherum muss. Und das ist länger bei diesem Objekt, als es erlaubt ist. Ja, wir haben das hier abgeholt und wir müssen es doch irgendwie. Also haben wir mit dem Versender gesprochen und er sagte, ja, schicken Sie es zurück. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, das würden wir ja gerne, aber der Retourenweg ist uns leider, dadurch, dass es mit DPD versendet wurde und auch mit DPD jetzt zurück soll, verwehrt, weil der DPD-Store nimmt es nicht. Ja, dann rufen Sie doch bei DPD an und lassen Sie es sich abholen. Mhm. Haben wir gesagt, ja, das würden wir ja gerne tun, aber wenn wir jetzt da anrufen und sagen, hallo, wir haben ein Paket, das wollen wir von A nach B bringen, dann zahlen wir das. Wir zahlen quasi den Weg von A nach B. Aber A seid ihr, wir sind B und das Paket soll ja nicht von A nach B, sondern es kam von A nach B und es soll von B nach A zurück. Damit das Paket von B nach A zurück kann, muss A sagen, hallo, lieber Paketdienst, hol mir mein Paket von B zurück nach A. Das Menschen zu erklären, zu sagen, hier, Leute, ihr müsst beauftragen, dass das abgeholt wird. Ihr müsst quasi einen Pickup beauftragen und nicht ein, wir droppen es irgendwo, sondern ihr müsst einen Pickup beauftragen. Mhm. Ich hätte jetzt auch gerne einen Pickup. Das hat einige Mails gedauert, bis sie verstanden haben, dass wir es quasi natürlich versenden können, aber dann kostet es uns was. Die kostenlose Rücksendung wäre damit allerdings nicht gegeben. Mhm. Und klar können wir es jetzt zu unseren Kosten, aber dann müssten sie es halt trotz allem. Aber das wäre ja auch wiederum etwas, was sie vorher überweisen müssten. Ja. Aber das macht ja keinen Laden. Ja, ja, aber sehr lustig, dass du mit einem Paket beim DPD-Store stehst und sagst, hallo, wir würden das hier gerne retournieren. Ja, retournieren geht aber nicht. Ja, also eigentlich musst du ja dann davon ausgehen, dass dieses Paket illegalerweise mit DPD verschickt wurde. Und wenn du das feststellst, müsste sich dieses Paket automatisch in Luft auflösen oder zumindest von der Paketpolizei verhaftet und mitgenommen werden. Nein, es kann ja mit DPD versendet werden. Ja, aber dann muss es auch retourniert werden können, weil eine Retoure ist auch eine Sendung. Ja, natürlich. Es kann ja auch retourniert werden. Ja. Aber nicht in einem Store. Wild. Weil der Store sieht es wiederum als Versendeaufwand. Also selbst wenn du es dort retournierst, sieht der Store es als Versendung. Okay, das macht mir Kopfweh und ich habe ein bisschen Angst davor. Am Freitag kommt mein Weihnachtsbaum, wie im letzten Jahr auch, mit DHL als Sperrgut. Ja. Ich habe mal Homeoffice eingetragen. Letztes Jahr hat es funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert auch dieses Jahr. Okay, und warum sollte es nicht funktionieren? Naja, weil wir jetzt so viel über nicht gelingende Versendungen gesprochen haben. Ach so, ich dachte, das mit dem Homeoffice sollte gelingen. Ja, das gelingt. Homeoffice gelingt auf jeden Fall. Das ist schon eingetragen. Weißt du, ich arbeite bei einem Unternehmen, wo man kein Homeoffice beantragt, sondern wo man einfach in den Kalender reinschreibt, dass man Homeoffice macht. Und das geht auch an einem Freitag oder an einem Montag. Ah, sowas Verlässliches? Sowas, wo man seine Mitarbeitenden wertschätzt und glaubt, dass die ihre Arbeit machen, egal wo man ist. Aber du weißt, diese Folge erscheint genau in der Woche, in der Weihnachten vor der Tür steht. Ja. Das heißt, du kriegst an diesem Freitag deinen Baum. Quasi. Und dann schmückst du ihn am Samstag und dann steht er Sonntag, quasi wie eine Eins. Ja. Okay. Am Mittwoch gibt's ja nochmal eine kleine, kurze Folge und dann kommt ja schon die Weihnachtszeit. Freut euch auf Weihnachten. Es gibt wieder Weihnachten. Wir warten mit euch aufs Christkind. Ja, genau. Wir haben da wieder was. Wir werden was vorbereitet haben, wenn Weihnachten soweit ist. Genau. Also ja, wir sitzen an Heiligabend mit euch unterm Baum. Das ist richtig. Genau. Ja, also ihr könnt auch ob ihr wollt oder nicht. Also wir kommen vorbei und fressen euch den Kartoffelsalat weg. Genau. Und den Nudelsalat. Wir diskutieren noch aus, ob er mit Mayo sein darf oder nicht. Aber genau. Ja, und ansonsten, es geht natürlich auch an den Weihnachtsfeiertagen und dann, keine Ahnung, wenn ich richtig gezählt habe, ist Silvester 400. Folge. Das hoffe ich, also das war dein Weihnachtswunsch. Genau. Letztes Jahr schon. Ja, der erfüllt sich dann dieses Jahr. Ja, und dann kommt Staffel 5 und wir haben uns vorgenommen, für Staffel 5 wieder mit mehr Menschen zu sprechen. Staffel 4 war jetzt tatsächlich relativ menschenarm. Ja, aber genau, das wünschen wir uns und weniger Stress für mich beim Folgenproduzieren, weil du unbedingt noch bestehst, dass wir noch 35.000 Folgen bis Jahresende in 3 Tagen produzieren müssen. Ich habe nur gefragt, wollen wir 400 zu Silvester machen oder 400 einfach als Durchschnittsfolge machen? Und du sagtest, ja, nee, 400 Silvester klingt geil. Und dann sagte ich, gut, dann müssen wir jetzt Rock'n'Roll machen. Du hast mir halt nicht gesagt, dass es bedeutet, dass du mich dann sofort in einen Keller sperrst und mich da erst wieder rauslässt, wenn wir die entsprechende Zahl an Podcast-Folgen produzierst. Ich bin quasi die Natascha Kampusch der Podcast-Szene. Es wird immer schwieriger, dieser Folge einen Namen zu geben. Bisher heißt die Folge Desuladen. Also. Natascha Kampusch Desuladen. Natascha Kampusch der Schuladen. Oh Gott. Nein, Nataschas Desuladen. Also. Ja, Träumchen. Nataschas Desukeller. Ja. Ja. Aber wir wollten noch über irgendwas anderes sprechen, was überhaupt nichts mit Paketdiensten und Weihnachten zu tun hatte, glaube ich. Ja, was, das schieben wir das ins nächste Jahr. Ich habe nämlich noch eine ganz, ganz kleine, nette Software-Story. Ah, eine Software-Story. Hast du Software per Paketdienst bestellt? Nee, aber ich habe mir ja vor Jahr und Tag mal die Premiere und Photoshop Elements 15 variierende gekauft oder Version gekauft. Ja. Und habe die auch auf meinem Rechner damals natürlich ordnungsgemäß aktiviert. Ja. Jetzt habe ich mir tatsächlich dieses Jahr einen neuen Rechner zugelegt. Ja, und du hast auf dem alten Rechner vergessen zu deaktivieren. Nein, aber tatsächlich, ich kann es natürlich jetzt noch auf dem alten Rechner deaktivieren. Aber im Grunde, was heißt denn das? Ich gehe einfach auf den alten Rechner, klicke auf jetzt abmelden und dann kann ich das Produkt dort nicht mehr verwenden. Du musst nicht auf Abmelden, sondern auf Deaktivieren, glaube ich, tatsächlich klicken und dann kannst du es auf dem alten Rechner nicht mehr verwenden. Ja, weil in meinem Adobe-Konto kann ich nämlich tatsächlich nicht sagen, hey, deaktivier es auf dem Rechner, weil da steht gar kein Gerät drauf, auf dem irgendwas aktiviert ist. Ja. Sondern ich muss den Rechner selber hochfahren, es dort deaktivieren, um es dann wieder an einer anderen Stelle aktivieren zu können. Das ist richtig. Oder, was für dich eigentlich die schönere Variante ist, weil daraus könnte man dann noch eine neue Podcast-Folge machen, du könntest mal mit dem Adobe-Kundenservice telefonieren, das ist nämlich auch ein Abenteuer. Also ich werde jetzt erstmal den ersten Weg verwenden, nämlich es offiziell abmelden. Falls ihr euch nämlich gefragt habt, warum die Podcast-Logos Cover eine Zeit lang anders aussahen, als sie gewöhnlich aussahen, nämlich schön mit Photoshop zusammengedeichselt. Ja, das waren Ausweichcover, die ich einfach nur aus, das mit dem Adobe-Ding hat noch nicht so ganz geklappt. Es waren quasi Aushilfscover. Also wenn ihr jetzt gute Cover wieder seht und alles wieder supi-dupi toll ist, dann hat das mit Adobe geklappt, ansonsten nicht. Aber es ist schon geil. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt diesen Rechner platt gemacht. Mhm. Schon. Also so komplett deaktiviert. Ja. Ja, das ist, wie gesagt, das ist der Grund, weshalb es den Adobe-Kundendienst gibt, mit dem man dann rumdiskutieren kann und der es dann am Ende macht. Ja, das Schöne ist, das eine ist ja auch ein Windows 10-Rechner, das andere ist ein Windows 11-Rechner. Was ja auch noch mal spannend wäre. Ist ein neues System. Microsoft selbst hat ja schon gesagt so, Also man muss ja dazu sagen, mein Windows 10, was auf Rechner A läuft, oder ja, jetzt lange Jahre, ließ sich ja nicht auf Windows 11 hochlöten. Jatzen, ja. Hochjatzen, weil da ein Ryzen 5 X 1600 drinsteckte. Und dieser Prozessor wird einfach von Microsoft nicht als kompatibel angesehen. Es gibt Ryzen 3, also die vorherige Generation, die noch akzeptiert wird, aber Ryzen 5, der X 1600, der eigentlich durchaus powermäßig in Ordnung ist, den haben die einfach nicht akzeptiert. Das heißt auf Deutsch, ich konnte damit nicht auf Windows 11 hoch. Mhm. Also habe ich mir sowieso irgendwann mal nach Jahren des Dahindarbens gedacht, ach, weißt du was, schmeißt du dir mal einen neuen Rechner ins Haus und dann auch einen neuen Prozessor und so weiter und so fort. Du kennst das ja. Hatte allerdings noch eine Festplatte, auf der mein Betriebssystem einfach gebackupt war. Ja. Also mein Windows 10 gebackupt auf einer zweiten Platte. Mhm. Verbunden mit meinem Microsoft-Konto. Ja. Jetzt sagt dem Microsoft, hey, cool, schön, dass du einen neuen Rechner hast. Mhm. Auf dem kannst du jetzt sogar Windows 11 installieren. Wird ja auch langsam Zeit, du Schlappschwanz. Möchtest du das tun? Und ich sagte mir so, bring it on! Microsoft sagte nach dem Update allerdings auch, ach so, du, ist übrigens ein neuer Rechner. Magst du nicht vielleicht dein Windows jetzt aktivieren? Und ich dachte mir, warte mal, das ist doch aktiviert. Mein Windows 10 war voll aktiv auf der Festplatte. Ich habe das damals extra dafür gesorgt, dass es aktiviert war. Wieso ist Windows 11 jetzt nicht aktiviert? Das heißt, Microsoft hat sich jetzt tatsächlich erdreistet zu sagen, hey, bring it on, gib uns Kohle, mach uns reich. Ich musste mir jetzt tatsächlich für den neuen Rechner auch eine neue Windows-Lizenz kaufen. Konntest du da auf dem alten Rechner nicht auf Abmelden klicken? Nein. Microsoft sieht das als komplett neuen Rechner, obwohl da eine alte Festplatte drin ist. Witzig. Ja, ja, alle anderen Teile sind halt neu. Also Prozessor, Mainboard, RAM, ja. Grafikkarte. Jetzt müssten wir uns eigentlich darüber unterhalten, was die Seele eines Computers ausmacht, ne? Ja, geben. Und mit dieser Frage, was macht eigentlich die Seele eines Computers aus, schicken wir euch in die letzte Woche vor Weihnachten. Genau, das ist so eine schöne, besinnliche Frage, über die kann man auch mal so meditieren, wenn man 5 Minuten Zeit hat in dem letzten Stress, weil man noch irgendwelche Geschenke für Tante Lotti kaufen muss. Ja, und ansonsten bleibt uns gewogen, freut euch auf Weihnachten, freut euch auf Silvester, freut euch dann auf das Jahr 2024, da wird alles schöner, bunter, besser, mehr und ja. Habt eine besinnliche Zeit, viel Spaß auf euren Sportgeräten, bestellt nichts bei GLS. Zumindest nichts, was mit GLS geliefert wird. Ja. Ja, und falls ihr noch Weihnachtsgeschenke sucht für uns, schaut mal bei patreon.com/dieelitepodcast vorbei. Da kann man uns eine Mark oder einen Euro oder so in den Hut werfen. Wir freuen uns. Genau, wir kaufen uns davon dann Weihnachtsgeschenke. Genau, und geben vielleicht irgendwann mal GLS-Menschen Trinkgeld oder so. Mal gucken. Vielleicht. Vielleicht. Die bringen es eh nur in komische, dubiose Läden, um es da zählen zu lassen. Richtig. Die Hartgeld-Zählmaschine. Oh, über die Hartgeld-Zählmaschine darf ich on air nicht sprechen. Juti. In diesem Sinne, gehabt euch wohl eine schöne letzte Woche vor Weihnachten und haut rein. Tschüss.